Der Vortrag, den ich heute halten werde, das ist eine Überlegung, mit der ich mich schon länger beschäftige. Das geht um die Zustände, in denen wir heutzutage leben und was die eventuell mit der Rekonstruktion einer, nun ja, sagen wir mal, tiefen Vergangenheit zu tun haben. Also mir geht es heute nicht um das 20. Jahrhundert und Archäologie, sondern es geht um etwas völlig anderes. Und ich fange da mal mit an und greife zurück in, naja, die Geistesgeschichte. Ich möchte heute für unsere Vorlesung zentralen Begriff der Identität in einem anderen Sinne als die bisherigen Vorträge kritisch hinterfragen. Wozu ich zunächst eine an den ersten Vortrag so ein bisschen anschließende Ideengeschichte skizzieren möchte, die allerdings die Archäologie mit einschließt und die problematischen Bilder, die sie produziert. Ich komme dann auf einen Gegenbegriff zu Identität zu sprechen, den der Multitude. Dieser Begriff hat eine Geschichte, die ins 17. Jahrhundert zurückreicht und damit weit älter ist als die professionelle Archäologie. Ich werde dann darauf eingehen, wie sich Aspekte der Multitude heute in ökonomischen und kulturellen Bereichen manifestieren. Anhand eines einzelnen, näher ausgeführten archäologischen Fallbeispiels versuche ich dann nachzuweisen, wie einseitig wir die archäologische Evidenz interpretieren. Das ist nämlich etwas, was wir heutzutage als postmodern mehr oder weniger erleben, vielleicht gar einigermaßen typisch oder repräsentativ ist für prähistorische Gesellschaften. Das dient mir dazu, eine eigentlich offen vor uns liegende Alternative zur Standardrekonstruktion der Vergangenheit aufzuzeigen. Und am Schluss, ganz am Schluss, erörtere ich kurz, was es mit der Hinterlist meines Titels bezüglich der Verweigerung alternativer Begrifflichkeiten in der Wissenschaft auf sich hat. In der modernen Philosophie war Identität ursprünglich ein Begriff, der nicht notwendig auf Personen bezogen war. Dennoch liegt am Ursprung dieser Philosophie eine Identitätsbeziehung. Denn Descartes Cogito Ergo Sum ist nichts anderes als eine Feststellung des Gleichseins, der Identität, nämlich Ich denken und Ich sein. Die werden gleichgesetzt. Wo Descartes die Frage nach der Basis von Erkenntnis mit dem Rückgriff auf das denkende Subjekt als Individuum beantwortete, interessierte sich sein Zeitgenosse Thomas Hobbes mehr für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dies wird erklärlich aus dem Lebensweg der beiden. Descartes war ein wohlhabender Kleinadliger, der lange Jahre in Holland fast anonym leben konnte, während Hobbes als Bauernkind die Zeit der Bedrohung durch Spanien und die Wirren des englischen Bürgerkriegs Mitte des 17. Jahrhunderts erlebte. Hobbes beschäftigte sich mit Staat und dem, was man heute gesellschaftliche Integration nennen würde, in zwei Hauptwerken mit den Titeln De Cive und dem Leviathan. Beide Bücher behaupten, dass menschliche Gesellschaften nur in einer Staatsverfassung gut leben können. Nach Hobbes ist der Staat nichts anderes als ein positiver Ausweg aus dem Kampf aller gegen alle, den er als den menschlichen Naturzustand beschreibt. Aufgrund von Konkurrenz und Argwohn ist dieses Leben, wie Hobbes sagt, von permanenter Angst des drohenden Todes geprägt. Es ist, Zitat, einsam, armselig, scheußlich und kurz, Zitat Ende. Um diese Misere zu überwinden, müssten Menschen ihre kontradiktorischen Willen an einen Kollektivwillen abgeben, der sich im Souverän verkörpert findet. Bei Rousseau wird diese Idee als Volonté générale bezeichnet, als allgemeiner Wille, der sich von der Volonté de tous, dem Willen aller Einzelnen, unterscheide. Der Souverän ist die politische Instanz, die in einem Staat zusammengefassten Menschen vertritt. Sie repräsentiert und für sie Entscheidungen trifft. Das haben wir bis heute. Die Souveränitätsidee ist dabei von der Staatsform bei Hobbes unabhängig. Das heißt, kann Monarchie sein, parlamentarische Verfassung oder was auch immer sonst. Der Begriff des Staates ist bei Hobbes eng gekoppelt an den des Volkes. Das Volk ist für Hobbes nicht einfach da, es entsteht erst. Und zwar dadurch, dass eine Menge, er benutzt das Wort Multitude, ihre Rechte durch einen Vertrag an den Souverän abgibt. Volk und Staat werden daher schon im 17. Jahrhundert, ebenso wie in der deutschen Verfassung, als weitgehend gleich und identisch gedacht. Ein Volk ist nach diesen Gedanken ein Staatsvolk. Hobbes benutzt übrigens im Englischen dafür das Wort People, was dann doch nochmal ganz andere Assoziationen hervorruft, als wenn wir heute Volk sagen, was sehr beladen ist. Diese Ideen wurden dann im Zeitalter des Nationalismus und insbesondere in den Schriften der deutschen Romantik folgenschwer mit weiteren Bedeutungen aufgeladen. Insbesondere Herders Werke haben Einfluss auf den Diskurs über kollektive Identität. Er argumentierte einerseits, dass alle Völker in der Geschichte ein Recht auf Gleichbehandlung durch Historikerinnen hätten. Dabei nahm er aber eine essentialistische Position ein und schrieb solchen Völkern durch Klima, Geschichte und umgebende Natur langsam entstandene, fest in ihren Kulturen eingefügte Charakteristika zu. Das ist so ein bisschen auch was wir vor 2 Wochen als Ausfluss davon in den altorientalischen Studien gehört hatten. Mit dem Begriff Volk verbanden sich dadurch Ideen der Unabänderlichkeit. Es verwundert auch infolgedessen nicht, wenn im Historismus Handlungssubjekte stilisiert werden, die entweder nationale Kollektive oder deren Repräsentanten sind. Herders Ideen und die wissenschaftlich-literarischen Werke des 19. Jahrhunderts hatten auf die entstehenden Nationalismen Europas einen sehr problematischen Einfluss, als zu Ende des 19. Jahrhunderts Volk mehr und mehr über Blutsverwandtschaft definiert wurde, was dann schließlich zum Holocaust der Nazizeit über Rassehygiene und ähnliche Gedanken führte. Es waren nicht nur wirtschaftlich-politische Handlungen, wie gesagt, sondern auch literarische und wissenschaftliche Diskurse, die an dieser Geschichte entscheidend beteiligt waren. Und die Grabungen an der Hanackstraße hatten damit durchaus etwas zu tun. Und um diese Diskurse, um wissenschaftliche Diskurse, geht es mir später noch ausführlicher. Eine andere Schiene der nationalen Charakterfixierung im 19. Jahrhundert ist der aufkommende Imperialismus und das zunehmende Interesse unter anderem am Vorderen Orient. Der Imperialismus wirkte in doppelter Weise als Identitätskonstrukteur. Erstens finden wir bei Edward Said die nunmehr weit bekannte These, wonach die Faszination mit dem Orient ganz entscheidend von einer kulturell-geistigen Grenzziehung bestimmt war, die das Ziel hatte, identitäre Unsicherheiten Westeuropas durch Absetzung von einem fundamental als anders wahrgenommen zu mindern. Erst die genaue Sezierung des Fremden erlaubte es, das eigene zu konstituieren. Identität, in diesem Falle westliche, westeuropäische, hat Kenntnis von Alterität als Voraussetzung, wobei diese Kenntnis durch Unterjochung erworben wird. Zweitens trug der Imperialismus auf praktisch politische Weise zu Identitätskonstrukten bei. Wie die Ethnologin Carola Lenz eingehend beschreibt, trafen die Kolonisateure in Afrika auf Gesellschaften, die anscheinend keine politische Repräsentanz und damit auch keinen Souverän kannten. Um solche Leute zu beherrschen, bestimmten die Kolonialherren einzelne Individuen als sowas wie ein Souverän, gaben ihnen einen Titel, etwa Chief, und verhandelten dann mit ihnen als Vertreter dessen, was sie als Tribes oder ähnliches als Gruppen wahrnahmen. Das heißt, die koloniale Praxis reproduzierte die hobbesche Idee des Staatsvolkes mit Souverän auf nichtstaatlicher Ebene. Natürlich wäre eine Anerkennung eines solchen Chiefs als gleichwertiger Souverän den imperialistischen Zielen der Ausbeutung einer Peripherie zuwidergelaufen. Die Umschreibungen von Chiefdom und Tribe aus dieser Zeit müssen also als politisches Konstrukt zur Durchsetzung kolonialer Herrschaft angesehen werden und die reichen bis in die Gegenwart in der archäologischen Literatur. Zusätzlich war es notwendig, den Herrschaftsbereich solcher eingesetzter Chiefs, Häuptlinge, was auch immer, zu begrenzen und zu bestimmen. Da keine staatsähnlichen Bürokratien anzutreffen waren, beschränkte man sich darauf, die Reichweite der nichtstaatlichen Einheiten über Kultur festzulegen. Die deutsche Ethnologie hielt sich dabei meist, und zwar unter Einfluss des Geografen Friedrich Ratzel, an materielle Kultur, während die britische Sozialanthropologie solche Einzugsbereiche eher über Verwandtschaftssysteme, Brauchtum und religiöse Ideen festzulegen versuchte. Hier sichtbar. Die weitgehende Kolonialisierung der außerwestlichen Welt unter diesen Bedingungen sowie die Kollaboration der Ethnologie in diesem Prozess führten dazu, dass ethnische Gruppen in nichtstaatlichen Gesellschaftszusammenhängen als grundsätzlich überall vorhanden angenommen wurden. Andere Formen des Zusammenlebens waren höchstens als vernachlässigbar einbezogen. Ob Frobenius oder Ratzel, Wissler oder Gröber, Werke bekannter Ethnologen und Geographen der Kolonialzeit versuchen fast immer, eine Kollektivkategorie aus einer Anschauung zu entwickeln, die dem des Staatsvolks, dem Begriff des Staatsvolks analog ist. Es macht daher wenig verwundern, dass diese Ideen auch in der Archäologie Einzug hielten, prominent mit dem Archäologen Cossinard. Ich zitiere, scharf umgrenzte archäologische Kulturprovinzen decken sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern oder Völkerstämmen. Zitat Ende. Das war die Grundlage, auf der nach regionalen Verteilungen von Fundtypen gesucht wurde, wobei diese Methode eigentlich immer zum Ziel führte. Man musste halt nur lang genug suchen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und innerhalb von 10 Minuten auf dem Internet Landkarten durchgesucht, die ich so für die Prähistorie und historischen Perioden der Archäologie finde. Und siehe da, was kommt dabei heraus an Bildern dieses, das ist jetzt hier ein mesopotamisches, hier haben wir ein größer vorderasiatisches Gebilde dieser oder mehrere dieser Art. Hier sind wir in Südamerika, hier sind wir in Mittelamerika, hier sind wir in Afrika und hier nochmal in Zentralasien und schließlich China. Wenn man das sieht, ja, das ist innerhalb weniger Minuten im Internet gefunden und das ist einfach eine Wucht an dominierenden Ergebnissen, die man also bis heute vorgeführt bekommt als Schulwissen letzten Endes. Man kann eigentlich nur zum Schluss kommen, in allen Zeiten und Räumen hätten solche scharf umrissenen sogenannten Kulturprovinzen vorgeherrscht. Ob nun Herr Cossinard heute noch rezipiert wird oder nicht. Eine Kritik dieser Art von Definition kollektiver Identität auf nichtstaatlicher Ebene finden wir in Frederick Barths Ethnic Groups and Boundaries. Barth meint, dass ethnische Identität sich nicht in positiven Merkmalen einer Gruppe äußere, die man irgendwie sammeln kann, sondern in bewussten und strategisch eingesetzten Absetzungen gegen die anderen. Demnach kann man kollektive Identität nicht durch Positivitäten bestimmen, wie etwa gemeinsame Sprache, gemeinsames Brauchtum, materielle Kultur oder Ähnliches. Gemeinsamkeiten machen keine Ethnie oder andere Gemeinschaft aus. Vielmehr sollten solche Gruppen aus deren Innensicht heraus definiert werden, die sich in der Regel gegen ein als anders wahrgenommenes Außen absetzen. Eine Argumentation, die eigentlich relativ ähnlich ist zu dem, was Edward Said sagt. Zentral ist für Barth der Diskurs des Grenzziehens. Identität wird, wie eben für den europäischen Orientalismus auch schon beschrieben, eine Wirkung dessen, was ein Kollektiv nicht ist. Setzt man diese Überlegungen in Bezug zu postmodernen Zuständen, so fällt vor allem der Gegensatz zwischen der überall von der arbeitenden Bevölkerung geforderten Flexibilität heute und dem stetigen Charakter vergangener Kollektive auf. Im Zusammenhang des industriegesellschaftlichen Wandels beschreibt der Soziologe Ulrich Beck, wie die Prekarisierung der Arbeit gleichzeitig eine immer stärkere Flexibilisierung der Lebensstile fördert und uns letztlich zu Designern unseres eigenen Ichs macht. Wie auch das sehr hässliche Wort der Ich-AG aus dem Anfang der 2000er Jahre besagt. Demgegenüber steht die sich in politischen Zusammenhängen ausbreitende Angst genau vor dieser Flexibilität. Doch diese Angst richtet sich ganz oft eben nicht gegen die Verursacher, nämlich die Strukturen eines globalen Kapitalismus, sondern gegen die noch weiter abseits stehenden Opfer derselben Verhältnisse. In Deutschland derzeit vor allem Flüchtlinge und Minderheiten wie etwa die Roma. Die Diagnose des sich vollziehenden epochalen Umschwungs vom industriellen zum postindustriellen Zeitalter und die daraus sich in den Vordergrund schiebenden Konflikte führten den Sozialanthropologen Ernest Gellner zu folgender These. Ich zitiere, in einer stabilen, traditionellen Welt hatten die Menschen Identitäten, die mit ihren gesellschaftlichen Rollen verbunden waren und durch ihre Gesamtansicht der Natur und der Gesellschaft bestätigt wurden. Instabilität und schneller Wandel, sowohl der Erkenntnis als auch der Gesellschaft, hat diese Selbstbilder ihres ehemaligen Anscheins der Verlässlichkeit beraubt. Meine These, die ich in diesem Vortrag noch etwas ausführen will, ist, dass Gellners Nostalgie, wie sie in der Beschreibung des einfachen Lebens traditioneller Gesellschaften durchklingt, unberechtigt und fundamental falsch ist. Nicht, weil gesellschaftliche Rollen für postmoderne Subjekte als unerträgliche Lebensbedingungen empfunden würden, sondern weil wieder einmal gedankenlos eine Geschichte, oder vielleicht nicht gedankenlos, aber eine Geschichte zusammengestrickt wird, als deren Ziel unsere Welt erscheint, ob nun positiv oder negativ besetzt. Es scheint, als stehe der heutigen Auflösung identitärer Selbstsicherheit ein zeitloser, mit dem Begriff Heimat wahrscheinlich assoziierbarer, stabiler Zustand in der tiefen Vergangenheit gegenüber, der psychologischen Schutz bieten soll. Die Archäologie hat dann die Aufgabe, diese Fantasien mit ihren Zusammenstellungen vergangener Kulturen zu untermauern. Die kartiert sie, wie schon gesehen, und zeigt sie in Museen als kohärente Ensembles. Es geht dabei in der gesellschaftlichen Wirkung gar nicht so sehr um spezifische Kulturen, sondern es geht letztlich um das Prinzip dieser Art von Vorstellung. Geht man zurück zu Hobbes, wie passt das dann? Immerhin hat er gesagt oder startet mit der Behauptung eines kurzen, scheußlichen Ursprungszustandes menschlicher Gesellschaften. Hierzu komme ich nochmals auf das 17. Jahrhundert zurück. Damals standen, wie gesagt, noch zwei Begriffe für die Konzeptualisierung des Politischen und der Gemeinschaften zur Verfügung. Die von Hobbes und seinem Widersacher, Baruch Spinoza, kontrovers diskutiert wurden. Dabei handelt es sich, wie gesagt, um die Begriffe Volk und Multitude, den Begriff, zu dem ich nunmehr komme. Für Hobbes steht der Begriff der menschlichen Multitude als das uneinheitlich Vielfältige dem Volk gegenüber. So meint er, Zitat, vor allem ist zu beachten, was eine Multitude von Menschen ist, die freiwillig sich verbunden haben. Sie sind nämlich nicht eine Körperschaft, sondern viele Menschen, von denen jeder seinen eigenen Willen wie sein eigenes Urteil über alles hat, was vorgebracht wird. Keine Handlung kann der Multitude als die ihrige zugeschrieben werden. Dagegen setzt er den Terminus Volk und fügt hinzu, wiederum Zitat, das Volk ist eine Einheit mit einem Willen und ist einer Handlung fähig. All das kann von einer Multitude also nicht gesagt werden. Eine Multitude verwandelt sich nach Hobbes in ein Volk, wenn sie einen stringent formulierten politischen Willen erkennen lässt. Dementsprechend ist das berühmte Titelbild des Leviathan ein Body Politic, ein vorgestellter Idealkörper als ein Staatswesen, der sich aus Einzelkörpern organisch zusammensetzt. Auch bei Rousseau finden sich ähnliche Gedanken, nur dass für Rousseau der Akt der Konstituierung einer Gemeinschaft metaphorisch mit einem an die Kette legen gleichgesetzt wird. Fast die gesamte moderne politische Theorie baut auf diesen Vorstellungen auf, in denen das handelnde politische Subjekt als Staat mit einem Souverän konzipiert wird, der als autonome, legale Person handelt. Entsprechend werden dann innerhalb des Staats dem Gesetz unterworfene Körperschaften mit festen Zugehörigkeiten erst denkbar, die als Partei, Kirche, Verein oder Klasse ihren Ausdruck finden. Nicht alle Intellektuellen der aufkommenden Moderne schlossen sich diesen Ideen an. Ich habe schon gesagt, also Spinoza insistierte darauf, dass die Multitude, so wie sie ursprünglich existiert, nie zu einem fiktionalen Gesellschaftsvertrag zusammenkommen kann. Für Spinoza kann aus der Vielheit nie eine Einheit entstehen, die ihre Rechte großenteils abgibt und sich von einer Multitude in ein Volk über Nacht verwandelt. Ebenso ist für ihn die geografische Grenzziehung nicht gegeben, die bei Hobbes als unausgesprochen mitwirkende Vertragsvoraussetzung eingeschlossen war. So, jetzt komme ich ins 20. oder 21. Jahrhundert zurück. Es sind nämlich diese Überlegungen Spinozas, die italienische Intellektuelle des 20. und 21. Jahrhunderts, unter ihnen Antonio Negri, Maurizio Lazzarato und Paolo Virno, aufgegriffen und auf ihre recht eigene Weise interpretiert haben. Hier geht es mir vor allem um ein spezifisches, in seiner Klarheit aus dieser ganzen Literatur herausstechendes Werk von Virno mit dem Titel Die Grammatik der Multitude. Ich halte die dort geäußerten Überlegungen für essentiell, beim Reflektieren über die Implikationen dessen, was Multitudo eventuell für uns im archäologischen Bereich bedeuten kann. Eine Vorüberlegung bei Virno sind Reflexionen über die richtige Herangehensweise an so ein Phänomen wie Multitudo. Wir sollten zunächst nicht nur klären, worüber wir reden, sondern wie wir dies tun. Da die Multitude eine nicht reduzierbare Vielfalt ist, so Spinoza schon, sollten wir uns vor einer Vereinfachung in der Form der Argumentation hüten. Einer irreduziblen Vielheit kann man sich nicht mit einer unidimensionalen Untersuchungsmethode nähern. Daher zunächst mal der Begriff Grammatik, der eigentlich so etwas wie ein Regelwerk zu implizieren scheint, wobei es Virno aber darum gar nicht geht, sondern es geht ihm um den Unterschied zwischen Langue und Parole im Französischen, also zwischen abstrakter Sprache mit Grammatik und Vokabular auf der einen Seite sowie der Umsetzung in konkrete Rede auf der anderen, als das tatsächlich gesprochene Wort. Der Grundsatz ist hier also nicht etwa ein Regelwerk, sondern der Unterschied zwischen Tatsächlichkeit und Potenzial. Virno legt in seiner Schrift den Schwerpunkt auf die Potentialität dieser Multitude und beschreibt diese im Übrigen als grundsätzlich, ich fasse das jetzt mal so zusammen, als zentrifugal. Und ich werde im Folgenden zunächst mal auf einige Elemente dessen, was er als Multitude beschreibt, eingehen, und zwar anhand der Zustände in einem post- oder spätindustriellen Horizont. Das sind die Unvorhersehbarkeit der Verhältnisse, die Art der Subjektivitäten, die sich in unseren heutigen Verhältnissen herausbilden können, und dann das Phänomen einer grundlegenden Ambivalenz der gesamten Lebenswelt. Dabei gehe ich von den ökonomischen Grundlagen unserer Gesellschaft aus, die in den Diskursen zu Identität, von der wir ja in den letzten Wochen gehört haben, allzu oft weitgehend jedenfalls vergessen werden. Wie gesagt, werde ich dann daraufhin Parallelen in der Frühgeschichte Mesopotamiens suchen. Flexibilität ist in doppelter Hinsicht die ökonomische Grundvoraussetzung für das postmoderne Zeitalter. Einmal angestellt soll nicht mehr, wie in den, wie man das nennt, fordistischen Fabriken, eine öde Routinearbeit vollführt werden. Vielmehr sollen die Arbeitenden heute möglichst multiple Aufgaben übernehmen, um Betriebe oder Institutionen auch in den einzelnen Alltagsroutinen konstant zu erneuern. Ich aus eigener Erfahrung sage ich mal, Verwalter erfinden neue Formulare, Arbeiterinnen werden nach den Prinzipien des sogenannten Toyotismus angehalten, sich während der Arbeit neue arbeitssparende Vorgänge gemeinsam auszudenken und werden auch dafür belohnt. Multiskilling, also viele Fähigkeiten nicht gleichzeitig, aber ausführen können, Gruppenarbeit und mehr Verantwortung im Arbeitsablauf, von der Großküche bis zum Chemielabor, sind Bestandteile unserer Arbeitswelt. Die zweite Seite ist die Loyalität gegenüber dem Unternehmen, das mit Leistungsanreizen und Rankings aller möglichen Arten die Angestellten zugleich lockt und bedroht. Die hyperflexible Arbeit verlangt aber auch die Möglichkeit, Angestelltenzahlen flexibel zu halten und Entlassungen direkt vorzunehmen. Zeitarbeitsunternehmen, die unterbeschäftigte Leihsklaven zu Niedriglöhnen vermieten, sind die Folge ebenso wie die Entstehung eines nur schwer definierbaren Prekariats. Konstant und stetig in einem solchen Leben ist nur die Unstetigkeit. Dies bringt nach Virno eine Angst hervor, die sich bislang noch im Ruf nach staatlicher Aktion äußert. Es entsteht also eine hochbedenkliche Dialektik von Sicherheit und Gefahr, in der die vermeintliche Gefahrenabwehr selbst Gefahren produziert. Wer Arbeit hat, dem sind die Arbeitslosen feindliche Bedrohung, vor der Schutz gesucht wird. Die Konstruktion von Kollektividentitäten ist der Kern dieses Problems und endet heute in rassistischen oder auch nationalistischen Bewegungen. Von der türkischen AKP, der AfD hierzulande oder ähnlichen Phänomenen, die wir fast weltweit beobachten können. Diese sind das letzte und meiner Ansicht nach durchaus gefährliche Aufbäumen gegen eine transnational und globalistisch strukturierte Welt. Wir werden daraus nicht mehr so leicht herauskommen. Im postmodernen Zustand der Hyperflexibilität erscheint aber das Traumbild der bewegungslosen Heimat, in der alles geordnet ist und die Geschichte im Stillstand verharrt. Diese Fantasien, wie gesagt, bedient die Archäologie leider allzu willig. Wenn die kapitalistische Unvorhersehbarkeit der Verhältnisse heute Gesellschaften enorm unter Druck setzt, wird Mobilität eine der primären Anforderungen. Ein Leben in einem routiniert eingespielten Muster ist nur noch für letzten Endes Hochprivilegierte möglich. Unter ihnen, wenn Sie wollen, also platt ausgedrückt, die Reichen, aber auch Leute, die einen festen Job haben, so wie ich. Die geforderte Flexibilität manifestiert sich allerdings auch an Ecken, an denen sie gar nicht so gerne gesehen wird. Und zwar in Form kurzfristiger Selbstorganisationen um eine bestimmte Motivation herum. Und das ist ein Phänomen, wo ich denke, das gehört auch in die Vorgeschichte. Ich gebe Ihnen ein paar kurze Beispiele von heute. Stuttgart 21, das ist ein recht gutes Beispiel. Plötzlich kommen Tausende von Menschen zusammen, um gegen ein Großprojekt in der Innenstadt massiven Protest einzulegen. Und genauso schnell, wie sie sich zusammengefunden haben, verschwinden sie wieder. Die sogenannte Schwarmintelligenz im Internet ist ein ganz, ganz gutes anderes Beispiel, welches in Deutschland schon zur Entlassung mehrerer Minister geführt hat. Also ich erinnere nur an Herrn von Guttenberg oder Frau Schawan. Auch die Flüchtlingsbewegungen des Jahres 2015 beruhten nicht auf von langer Hand organisierter Mobilität, sondern auf weitgehend spontanen Entscheidungen, die aber dann im Kollektiv zusammenkommen. All dies sind plötzlich auftretende Bewegungen, die ganz oft von nur sehr, sehr kurzer Dauer sind und sie lassen sich durch die Politik überhaupt nicht richtig in den Griff kriegen, sondern tendieren, wenn überhaupt, dazu, von selbst wieder zu verschwinden. Auch wenn die italienischen Theoretiker der Multitude ihre Wurzeln in marxistischem Gedankengut sehen, zeigt sich an dieser Stelle der Beschreibung von Multituden ein ganz grundlegender Bruch mit dem Marxismus. Nach Hart und Negri gibt es keinen möglichen Standpunkt außerhalb dieser Verhältnisse des Kapitalismus mehr und die alten sozusagen revolutionären Ideale, das System mit einem Mal über den Haufen zu werfen, werden als veraltet und vorgestrig unrealistisch abgetan. Damit werden nicht nur linksgerichtete Aufstände, sondern ebenso sehr die rechtsgerichteten Revolteversuche als letzten Endes dieser Zeit nur noch hinterherhinkend eingeordnet. Als effektivste Art des Widerstands wird indessen das Sich-Entziehen und der Exodus bezeichnet. Eine Kombination aus Mobilität auf der einen Seite und Konfliktvermeidung auf der anderen. Kurz noch dazu, welche Art von Subjekten, also menschlicher Konstitution, bringen diese Verhältnisse hervor. Setzen wir das Gesagte im Gegensatz zur Idee des Staatsvolkes, die eine Domestizierung der einzelnen Individuen für eine Einheit beinhaltet. Der Gesellschaftsvertrag hat als Voraussetzung, eigene Interessen zugunsten eines größeren Ganzen aufzugeben. Während also Hobbes für den Staat den Weg von den vielen zum einen propagiert, tritt Virnow die Richtung um und behauptet, dass diese Vielfalt der Multitude aus einer vorhergehenden Einheit entsteht. Der wichtigste vorindividuelle Faktor ist dabei die Sprache, denn sie prägt unsere grundsätzliche Wahrnehmung durch ihre zutiefst klassifizierenden Strukturen. Sprache ist allerdings nicht nur ein gegebener Grund, sondern ist, das hatte ich schon gesagt, eine Potentialität, die sich von bereits gesprochenen Sätzen unterscheidet. Der Schwerpunkt liegt auf einer unendlichen Vielfalt, die auf vorheriger Einheit beruht und nicht auf einheitlichen Merkmalen, die bereits vorhandenen, essentialisierten Individuen auferlegt sind. Damit komme ich zurück zum Beispiel des Schwarms. Die Bildung einer Multitude ist ein Akt, der der Einheitlichkeit des heutigen Konsumismus widerspricht, da die Menschen plötzlich eine Gemeinsamkeit entdecken, die sie für eine bestimmte Zeit nur mit großer Kraft teilen. Dieses, wenn Sie so wollen, emergente, geteilte Interesse verwandelt sich jedoch gerade nicht in ein festes Identitätselement irgendeiner Gruppe von Subjekten, sondern verschwindet wieder. Und man kann, glaube ich, auch damit ganz gut erklären, warum größere langfristige Organisationen wie Parteien, Kirchen und so weiter heutzutage immer mehr an Mitgliedschaften verlieren. Eine Reihe von Aspekten der Multitude, die ich aufgezählt habe, scheint auch meiner Ansicht nach in archäologisch bekannten Gruppen wieder auf. In wissenschaftlicher Literatur wird man dies leider kaum finden. Denn wie anfangs aufgezeigt, werden aufgrund der ideologischen und sozialen Bedingungen des akademischen Bereichs Interpretationen der Vergangenheit favorisiert, die dem Hobbeschen Paradigma kohärenter sozialer Gruppen entsprechen. Wobei Kulturen oft, ohne dies weiter auszusprechen, mit einem volksähnlichen Kollektiv assoziiert werden. Ich komme gleich zu einem archäologischen Beispiel und versuche das empirisch aufzudrehen, mal sehen, ob Sie das nachvollziehen können. Ich fasse aber zunächst mal diese Beschreibungen von Multituden in vier allgemeinen Thesen für eine Anwendung in der Archäologie zusammen. Der Reduktionismus der politischen Philosophie seit Hobbes ist ein unreflektierter Leitgedanke in der Rekonstruktion antiker Kulturen. Der erste Zugang zu einer nicht-reduktionistischen Archäologie bestünde dann darin, dieses Vorurteil aufzugeben. Die Aufgabe der Archäologie ist es, nicht einfach kulturellen Details noch größere Aufmerksamkeit zu schenken, sondern dort, wo die Suche nach materieller Gemeinsamkeit stand, die Suche nach Differenz einzubauen. Die Idee der Einheit nach innen und Abgrenzung nach außen steht auch bei heutigen ethnischen Säuberungen Pate und ist allzu oft mit der Deep Time der Altertumswissenschaften verknüpft. Ein alternativer Diskurs der Vergangenheit als irreduzible Vielfalt würde den ärgsten politischen Missbrauch der Archäologie unterminieren. Zweitens, die chronologische Strukturierung der Geschichte in Reiche und Zwischenzeiten, in goldene und dunkle Zeitalter, kehrt sich aus der Perspektive einer Historie der Multitude um. Unsere universitären Lehrpläne und einführenden Schriften in die Archäologie sind auf chronologischen und räumlichen Einheiten aufgebaut, die wir als kohärent konzipieren, weil wir entweder aus Texten auf Herrscher mit der Macht zu wirtschaftlichen, politischen und so weiter Integration schließen können. Es geht uns letzten Endes immer wieder darum, etwas zu finden, zu konzipieren, was eben integrierend wirkt. Oder eben, weil materielle Kultur uns ein Bild der Einheitlichkeit vermittelt, die wir dann in einen Body Politic oder einen Analog dazu verwandeln. Selbst gut, wenn ich mal genau hingucke, selbst gut bekannte mesopotamische Dynastien, nehmen Sie die altbabylonische von Hammurabi, wenn Sie da genau hingucken, da gibt es mal einen König, vielleicht maximal zwei unter elf, der in der Lage war, diese politische Einheit in einer gewissen Weise in ein größeres Staatswesen umzuwandeln und dann ist das Ganze auch schon wieder zerfallen. Hingegen war das, was wir im Nachhinein, das heißt heute als Krise bezeichnen, der Normalzustand. Statt anzunehmen, das Streben nach Einheit sei dem Menschen als ahistorische Tendenz angeboren, sollte man ein Streben nach Vielfalt gleichauf als Grundannahme in die historischen Rekonstruktionen einbauen. Drittens, Prekarität ist ein, wenn Sie so wollen, paramodernes, das heißt vor als auch nach der Moderne anzutreffendes Phänomen. Exodus, Mobilität und schlicht das Sich-Entziehen sind generelle politische Manöver, mit prekären Umständen umzugehen, als auch die Fähigkeit, ein Potenzial dafür jederzeit strukturell zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Archäologisch lässt sich dies effektiv daran feststellen, dass die Lang- oder Kurzlebigkeit von Haushalten, Lagerplätzen, Siedlungen usw. so untersucht wird. Rein empirisch. Der dauernd mögliche Exodus, die Desertion, der aktive Entzug der Loyalität als Potenzial für allzu prekäre Umstände können durchaus auch materiellen Niederschlag finden. Erforscht sind sie unter diesem Aspekt kaum. Und viertens, Multituden sind hochkomplexe Gebilde mit äußerst geringer zeitlicher Stetigkeit. Unvorhersehbarkeit ist nicht nur ein von außen aufgezwungenes Merkmal, sondern äußert sich auch in der Fähigkeit, spontan und improvisierend zu handeln. Dafür muss es nicht unbedingt gleich Stuttgart 21 sein, das kann auch ganz sehr viel mehr in den Alltag integriert sein. Wir entwickeln also normalerweise Erwartungen an unsere Zukunft aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Je unübersichtlicher der Erfahrungsraum aber ist, desto offener sind die Erwartungen an eine zukünftige Welt. Regelhafte Strukturen tendieren ebenso dazu, sich selbst zu reproduzieren, wie regellose Verhältnisse. Analytisch lassen sich archäologische Hinweise auf gesellschaftliche Zustände einer Multitude also durch Untersuchungen zu Mobilität und zur Regelhaftigkeit kultureller Phänomene zumindest bis zu einem gewissen Grad finden. So, ich habe dann nach einem Fallbeispiel gesucht, das ich Ihnen vorführen kann und habe mir es nicht einfach gemacht. Ich habe also jetzt nicht irgendwas genommen, wo historisch schon relativ viel an Daten vorhanden ist, sondern ich habe ein prähistorisches Fallbeispiel genommen, weil ich auch glaube, dass die Problematik da mit den Karten, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, besonders stark präsent ist. Ich wende mich also nunmehr einem archäologischen Fall aus Nordmesopotamien zu und versuche zu zeigen, entgegen dominanten Interpretationen, dass die sogenannte Halaf-Kultur aus dem 6. Jahrtausend vor unserer Zeit ein potenziell gutes Beispiel für eine archäologisch belegte Multitude sein kann. Bevor ich dies ausführen kann, muss ich zunächst kurz existierende Diskurse über diese Halaf-Tradition ein bisschen aufzeigen und dekonstruieren. Das Halaf-Phänomen galt lange Zeit als erste große zusammenhängende Kultur der Archäologie Vorderasiens, hier in grün. Die These einer kohärenten Kultur beruhte auf einzelnen Elementen der materiellen Hinterlassenschaften, darunter runde sogenannte Tolloi, das heißt Einraumbauten, hier oben rechts und hier eine Rekonstruktion, auf bemalter Keramik. Mit einem Stierhörner- oder Bukranienmotiv gibt es relativ viele Beispiele davon. Ansonsten auch andere bemalte Keramik, ganz typische Figurinen, Frauenfigurinen und dann hier unten kleine Siegel mit geometrischen, in der Regel jedenfalls geometrischen Verzierungen oder Mustern besser gesagt, die zum Teil als Siegel, zum Teil als Amulette gewirkt haben können. Aber nehmen wir das mal. Was für eine Einheit war das? Können wir von einer Halaf-Kultur nur an sich sprechen, das heißt also von außen betrachtet, oder war das auch eine zusammenhängende Einheit für sich? Haben sich die Menschen im Nordmesopotamien des 6. Jahrtausends vor unserer Zeit in irgendeiner Form als Halafianer oder so etwas betrachtet? Hatten sie demnach ein klares Gefühl der Andersheit denen gegenüber, die wir heute außerhalb dieser Halaf-Region ansiedeln, und denen wir, hier sehen Sie die Grenze, die ist hier sogar noch ein bisschen gestrichelt, aber immerhin, also dann einen anderen Namen geben. Wie war das? Kurz, stimmt der archäologische Begriff mit einer Art von Identität überein, wie sie schon von dem genannten Frederick Barth als grenzziehend konzipiert wurde? Zwei relativ offensichtliche Gründe sprechen gegen eine solche Gleichsetzung von Identität und Halaf-Kultur. Der erste ist schlicht der geografische Maßstab. Zwischen der Habrid-Region hier und Kilikien im Westen liegen grob 950 Kilometer vom Wansee da oben in der Osttürkei bis nach Arjun, das ist hier unten im Libanon, sind das nochmal grob 800 Kilometer. Wenn Sie das alles grob zusammenrechnen, da kommen Sie mindestens auf eine Fläche, die halb so groß ist wie das heutige Spanien. Ein solch riesiges Gebiet ist im Zweifelsfalle nicht damals in irgendeiner Weise integriert gewesen. Die geografische Weite ist gepaart mit ökologischer Vielfalt und einem Mangel an Transportmitteln. Es gab weder Esel noch Pferd, die waren nicht domestiziert, Reiten ging auch nicht, also man musste eigentlich das Ganze zu Fuß in irgendeiner Weise zurücklegen. Zweitens sind Wohngebäude sowie vereinzelte Elemente der Keramikverzierung, wie ich gezeigt hatte, Siegel und Figurinen, kein Äquivalent für soziale Verhältnisse und Identitäten. Es ist ein grundsätzliches Problem der Archäologie, Ähnlichkeiten in materieller Kultur zu finden, hier in diesem ganzen Raum, der da grün eingefärbt ist, sich jedoch mit den immer dazugehörigen Differenzen ausgesprochen schwer zu tun. In Kombination mit einem ausgeprägten, beruflich verankerten Kategorisierungswahnsinn oder Sinn jedenfalls, führt dies zu Rekonstruktionen, bei denen, wie am Anfang mit den Karten auch schon gezeigt, Kulturen mosaikartig im Raum verteilt, als scharfkantige, intern einheitlich scheinende Teile auf einer Landkarte auftreten. Und wie gesagt, Differenz und das Singuläre an Multituden ist ja nun eigentlich genau das Gegenteil dieser Art des Verfahrens. Nun war schon in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts vorgeschlagen worden, in den aus der Halaf-Zeit stammenden Siedlungsmustern politische Strukturen von Chiefs zu sehen, da sehen Sie also das, was aus dem Kolonialismus übrig geblieben ist, als politische Organisationsform, die, wie schon gesagt, auch eine Vorstufe zu Staaten darstellen sollte. Die erstaunlichen Funde aus einem verbrannten Haus an einem Ort namens Tel Apachir, hier im Nordirak, wo man sehr exzeptionell verzierte Keramik gefunden hatte, wurden daher auch als klares Zeichen für ein Depot von prestigeträchtigen Gütern in einem Haus eines Häuptlings interpretiert. Insgesamt passt das Auftreten von solchen Chiefs und damit von Hierarchien in das langfristige Schema einer Evolution von einfachen frühen Dorfgemeinschaften im frühen Neolithikum zu Staaten im 4. Jahrtausend vor unserer Zeit, und wir befinden uns dann so in der Mitte. Das sind genau diese nichtstaatlichen Staatsanaloge, die wir da sehen. Im Hintergrund steht also eine Zivilisationsgeschichte, in der sich Gruppen von einfachen Jägerinnen und Sammlern zu Dörfern und Kleinstädten, dann zu Staaten und Imperien entwickeln. Das heißt also, das Schema von Hobbes wird sozusagen rückprojiziert. Forschungen der letzten 20 Jahre haben dieses Bild stark in Frage gestellt. Man hatte bereits früher an etlichen Orten in Syrien, Shams ed-Din und Unxir große Mengen an Wildtierknochen in solchen Orten gefunden, vor allem Onager und Gazelle. Und damit musste man sich von der These der Sesshaftigkeit so ein bisschen verabschieden. Offensichtlich sind diese Leute die ganze Zeit jagen gegangen. Eine neue Wendung nahm die gesamte Sicht auf die Halafzeit mit der Entdeckung eines verbrannten Dorfes, das sehr gut erhalten gewesen ist, Sabi Abiad, knapp südlich der syrisch-türkischen Grenze gelegen, also in Syrien, im Jahre 1991. Hier sehen Sie einen Plan der Ausgrabungen. In dieser Frühhalaf-Siedlung mit ausgedehnten Lagerhäusern fanden die Ausgräber unter anderem eine große Menge Tonversiegelungen. Hier diese Stücke, da sehen Sie immer das abgedrückte Siegel drauf, allerdings fast keine Siegel. Wie erklärt man das? Ackermanns, der Ausgräber, erklärt es damit, dass die Siegel einem mobilen Teil der Bevölkerung von Sabi Abiad angehörten, dass also die in Sabi Abiad lebende Gemeinschaft aus zwei Hälften mit völlig unterschiedlichen Lebensweisen zusammengesetzt war. Das scheint ein zwar vereinfachendes, aber mögliches Szenario für den Befund zu sein. Anderweitige Befunde scheinen mir jedoch eine weit komplexere Art der Mobilität anzudeuten, die eben nicht in die alten Strukturen der politischen Erklärung hineinpassen. Die eher zu einem, wenn Sie so wollen, halbsesshaften Umherschweifen passen. Ich zeige an einem Einzelbeispiel aus dieser selben Halaf-Zeit die komplexe Kombination von mittelfristig zyklischen Rhythmen und Mobilität. Dabei beziehe ich mich auf den Ort Fistikli Hüyük am mittleren Euphrat, hier, wo Susan Pollock und ich in den Jahren 1998 bis 2000 Grabungen durchgeführt hatten. Fistikli Hüyük ist eine Kleinstsiedlung von knapp einem halben Hektar mit ein paar Schichten, die maximal 1,40 Meter Höhe erreichen. Also richtig minimal für archäologische Verhältnisse im Vorderen Orient. Der Ort liegt auf einer Flussterrasse oberhalb des östlichen Euphratufers auf einer kleinen natürlichen Anhöhe hier, und wir haben dort insgesamt 5 einräumige Rundgebäude ausgraben können, einige kleine Öfen, die sind da so gestrichelten Scheiben, und kleine Dämme, die im Osten der Siedlung vorhanden waren. Die Schichten, die wir dort fanden, also hier Schicht 4, das sehen Sie da nicht drauf, das liegt an der Zusammenstellung, aber wie auch immer, die gesamten Schichten dieser Halafzeit sind ziemlich kurz, das heißt also, es waren mal knapp 100 Jahre Besiedlung, und für jede Schicht kann man über diese Radiokarbondaten mehr oder weniger 30 bis 35 Jahre als Dauer festlegen. Das heißt, alles, was wir in einer Schicht gefunden haben, hat sich tatsächlich auch in einer Generation abgespielt. Und im Folgenden will ich Ihnen ganz kurz darstellen, was wir dann in diesen einzelnen Phasen herausgefunden haben, denn da zeigt sich, wie schnell und wie radikal sich dieser Ort durch die Zeiten hindurch verändert hat. Ganz kurz, hier sehen Sie also diese 4 Schichten. 4 römisch 4 ist die älteste, dann 3c, 3b und 3a. Schicht 4 besteht aus einem kleinen, also mehr haben wir nicht gefunden, einen kleinen Wassergraben, wie ihn Nomaden oft um Zelte herum anlegen. Und dabei gab es nur ganz wenige und dünn gesäte Funde. Schicht 3c weist ein kleines zellenförmiges Vorratsgebäude auf, und Dort wurde auch ein kleiner Damm angelegt, der offensichtlich Fluten von den Hängen im Osten verhindern sollte. In der darauffolgenden Schicht 3b ließen sich offensichtlich Gruppen längerfristig auf dem Hügel nieder, denn wir finden dann die zwei ältesten Rundbauten, sogenannte Toller hier mit Steinfundamenten. Ebenfalls während dieser Zeit wurde ein Ofen auf das schon bestehende Erdwerk gesetzt und ein zweites hinzugefügt. Schließlich wurde eine Abfallhalde an der Seite zum Euphrat hin angelegt und dann kommt man also in die nächste Phase, das ist die Schicht 3a, die Hauptbesiedlungsphase, die sich wiederum in drei Subphasen unterteilen lässt. In der frühen Schicht 3a wurden zwei weitere dieser Rundbauten, dieser Toloi gebaut. Einmal Tolos C, der schließt sich direkt an ein Vorratsgebäude an, das schon vorher da war. Und dann Tolos, ein kleines Gebäude und schließlich Tolos D hier unten im Südwesten. Das Vorratsgebäude, das schon in der Schicht vorher da war, hier in der Nähe von diesem Tolos A, ist dann plötzlich nur noch halb so groß. Auch da hat sich etwas verändert. Und schließlich ist es dann noch so, dass mehrere Öfen auf den Freiflächen zwischen diesen Gebäuden angelegt wurden. Und außerdem hier unten nochmal dann im Norden der Siedlung gab es große Arbeitsflächen, wo also ein Objekt am nächsten mehr oder weniger gelegen hat. Das heißt also, man hat diese Siedlung in dieser späten Schicht sehr, sehr intensiv benutzt. Schließlich haben wir dann einen Auflassungsprozess ganz oben in dieser Stratigraphie feststellen können. Und zwar war das also auch nicht so, dass dann plötzlich der ganze Ort verlassen wurde, sondern das ist ganz wichtig, dass man genau hinguckt, wie das abgelaufen ist. Und zwar sind die drei südlichen Gebäude zunächst mal verlassen worden. Also hier A, C und D. Interessanterweise hat man die Öfen hier oben weiter in Benutzung gelassen, während also auch die Vorratsgebäude allmählich verschwinden. Und dann ergibt sich als Sequenz insgesamt, man hat am Anfang einen Lagerplatz, dann Lager- und Vorratsgebäude, dann über drei Schichten Wohnhäuser, Vorratsgebäude und Öfen zu etwa selben Anteilen quantitativ und dann eine Abnahme der Vorratsgebäude und Wohnhäuser bei Zunahme der Öfen und schließlich wieder einen Lagerplatz. Dem Ganzen liegt also nach dem ersten Eindruck sowas wie eine rhythmische oder zyklische Entwicklung zugrunde. Und dann stellt sich eben die Frage, wie ist das zu interpretieren? Dass zu Anfang der Siedlung keine festen Häuser bestanden, ist nichts Außergewöhnliches. Das findet man im Orient, wenn man also ausgräbt, fast überall. Traditionell werden Ortsgründungen allerdings auch immer versucht zu erklären über irgendwelche Konflikte und über Probleme. Einerseits Überausbeutung an anderen Orten, Streitigkeiten, soziale Abspaltung oder auch manchmal sehr schlicht über Bevölkerungswachstum. Ich schlage hier mal was anderes vor, nämlich dass diese Ortsverlegungen im relativ kurzen Rhythmus ein integrales Element der Lebensweise waren und nicht durch äußeren Zwang zustande kamen. Das liegt auch daran, dass man ähnliche Orte in der Umgebung gefunden hat, die ähnlich strukturiert sind. Damit kann aber auch das rasche Wachstum von Fistiklihöyük nicht einfach als eine interne Bevölkerungszunahme, wie schon gesagt, erklärt werden. Denn eine Verdopplung dieser Mini-Bevölkerung in einer einzigen Generation durch die Zunahme dieser Toloi von 2 auf in Schicht 3b zu 4 bis 5 in Schicht 3a ist biologisch schlicht und einfach unmöglich. Man muss daher damit rechnen, dass da offensichtlich Leute plötzlich dazugezogen sind, die woanders herkamen. Und die genauso schnell danach dann schon wieder nach 30 Jahren weggezogen sind. Zum vollen Verständnis dieser Vorgänge muss also das Wachsen als auch das Schrumpfen dieser Siedlung in irgendeiner Weise erklärt werden. Für ein etwas besseres Verständnis, was da eigentlich abgelaufen ist, gucke ich mir jetzt ganz kurz die Funde an. Wichtig für unser Verständnis ist die relative Zunahme, hatte ich schon gesagt, der Öfen gegen Ende dieser Besiedlung. Und diese Öfen, das ist nicht einfach sowas, wo man also innen drin Feuer gemacht hat und dann was anderes drin gehabt hat oder so, sondern das sind letzten Endes offensichtlich Trockenöfen, wo man das Feuer außen gemacht hat und das, was man eigentlich, das, was behandelt werden sollte, das war innen drin und da hat man eben diese sehr glatten Böden innen drin angelegt. Das heißt, wir haben Brandspuren außen an den Öfen gefunden. Die dienten offensichtlich dem Rösten von Getreide, um es vor Keimen und Verderb zu schützen. Andere Funde, die wir dort hatten, waren Sichelklingen aus Feuerstein und Basalt Reibsteine, Basalt kommt in der Nähe vor, die beide Ackerbau und die Weiterverarbeitung der Erträge indizieren. Dann gibt es Pfeilspitzen, sogenannte transversale Pfeilspitzen, und hier unten auf Keramikbemalungen, Darstellungen von Jagd mit Pfeil und Bogen. Das heißt, es wurde also neben Feldbau auch Jagd betrieben. Und ein sehr interessantes Phänomen, es gibt ganz viele Dinger, also erst haben wir die weggeworfen und haben nicht gewusst, was es ist. Dann haben wir gedacht, ja, ja, so runde Kiesel, schön, aber wenn man da so viele findet, dann wird man natürlich darauf aufmerksam und das hat etwas bedeutet. Wir haben die dann systematisch gesammelt und nach Fundplätzen analysiert. Diese sogenannten Jetons kommen zu einer erheblich dicht mit Tierknochen assoziiert vor. Das heißt, wir haben dann so mehr oder weniger überlegt, das hat wahrscheinlich etwas mit Herdenmanagement zu tun, also vielleicht eine frühe Form von Administration, Verwaltung, Zählen. Eine andere Art von Artefakten, die wir ebenfalls anfangs weggeworfen hatten aus Unkenntnis, das waren diese riesigen, oder riesig, so großen Kalksteinscheiben, also wenn Sie die in Bruch finden, ja, dann denken Sie einfach, das ist ja auch so Kalkstein, was es halt so in der Gegend gibt, bis wir dann eine ganze Menge fanden, die eben vollständig sind. Die kommen zusammen vor mit einer groben Keramik, die ganz viel Schmauchspuren am Boden hat. Das heißt, offensichtlich hat das irgendetwas zu tun mit der Verarbeitung von Lebensmitteln. Und schließlich und endlich gibt es in Fistiklihyek wie auch schon in Sabiabiat eine ganze Menge an Siegeln. Nur hier ist es genau umgekehrt. In Sabiabiat, habe ich Ihnen gezeigt, gibt es die Versiegelungen, das heißt die benutzten Dinger, und kaum Siegel. Und hier gibt es relativ viele Siegel, also im Verhältnis zu dem kleinen Ort, und nur eine einzige Versiegelung, also ein Tonstück, wo man sieht, das ist benutzt worden. So, wenn man sich dann anguckt, wie das in der Siedlung in den einzelnen Schichten vorkommt, dann ergibt diese Auswertung, dass diese Jetons in allen Schichten vorhanden sind, von der frühesten an, jedoch in sehr unterschiedlicher Dichte. Das heißt, ein Wandel letzten Endes in der Herdenhaltung, darauf habe ich das ja bezogen, lässt sich mit diesem Befund nicht ohne weiteres ablesen. Und dasselbe, also Sie sehen hier, ja, das geht so durch die Zeiten hindurch, dasselbe gilt für Pfeilspitzen, auch da, also für Jagd, lässt sich nicht irgendeine Tendenz ablesen, wird mehr, weniger oder wie auch immer wichtig. Mit der Etablierung von diesen Rundhäusern dann hier in Schicht 3b sieht man aber radikale Veränderungen. Einmal gibt es diese Kalksteinscheiben und die ersten Öfen. Und das heißt, mit dieser Niederlassung von großen Rundgebäuden hat sich offensichtlich auch die am Ort zubereitete Nahrung verändert. Das war nicht mehr dasselbe. Weiterhin sind Siegel ein integraler Bestandteil von Siedlungen, wo diese Rundgebäude offensichtlich auftreten. Und Reibsteine, interessanterweise, sind auf die letzte Schicht beschränkt. Also ich würde das darauf zurückführen, dass man diese Basaltobjekte, da die sehr wertvoll gewesen sind, wahrscheinlich an den nächsten Ort mitgenommen hat, an dem Moment, an dem Punkt, wo man eben weggegangen ist. Wir haben nur Zerbrochene gefunden. Über die Sichelklingen, das ist auch so ein bisschen unklar, da sage ich jetzt nichts. Die Evidenz aus Stratigraphie, Strukturen, Objekten und so weiter kann zu einem komplexen Bild zusammengefasst werden. In den ersten beiden Schichten, 4 und 3c, hielten sich einige wenige Personen am Ort auf, haben etwas Ackerbau betrieben, Viehzucht und haben gejagt und führten also in extensiver Weise die gesamte Palette der damaligen Subsistenzaktivitäten durch. Und die nächsten Schichten sind durch Hausbau und schnellen Zuzug etlicher Haushalte und eine starke Differenzierung der Aktivitäten gekennzeichnet. Dabei scheint die Verarbeitung von Getreide einen hohen Stellenwert einzunehmen. In der Auflassungsphase wird weiterhin intensiv Feldbau betrieben, wonach der Ort dann nochmal irgendwann als Lagerplatz benutzt wird. Das heißt, oder ich sage nochmal dazu, es gibt eine ganz ähnliche Abfolge von Schichten mit ähnlichen Befunden an einem anderen Ort, fragen Sie mich nicht, ich glaube 60 Kilometer oberhalb am Euphrat, Chafitawassee. In meiner Interpretation dieser Befunde unterscheide ich dann, um das jetzt noch weiter in Richtung auf was für soziale Zustände dort geherrscht haben, unterscheide ich zwei Siedlungstypen, einmal Lagerplätze und auf der anderen Seite etwas, was ich als Focal Sites oder Fokalorte, wenn Sie auf Deutsch das wollen, bezeichnen würde. Das heißt, es gab zunächst mal Orte, die einfach nur temporär aufgesucht wurden und dann wurden die, je nachdem wie günstig sie gelegen waren, etwas stärker in ein ganzes Siedlungssystem, was offensichtlich sehr dicht, also wo die Siedlungen nicht weit auseinander gewesen sind, einbezogen. Ich habe das, also wenn man das zusammenfassen will, dann würde ich sagen, es gab keine Gemeinschaft, die an einem Ort wie in einem Dorf gelebt hat, sondern die haben an vielen Orten gleichzeitig gelebt und sind mehr oder weniger im Generationenabstand durch die Landschaft gezogen. Das ergibt sich also dann ein hochdynamisches und komplexes Siedlungsnetzwerk. Man kann dabei innerhalb von etwa 2 Generationen 3 Stadien der Besiedlung erfassen. Von einer Fokalsiedlung A begeben sich Kleinstgruppen möglicherweise nur während bestimmter Jahreszeiten in die nähere Umgebung und sind dann irgendwo bei Lagerplätzen und werden dort kleine Lagerhäuser an diesen entsprechenden Orten gebaut haben. Wenn einer besonders günstig gewesen ist, dann wurde der allmählich ausgebaut und man ist dann hier dahin umgezogen. Also das ist das, was als Fistikelhöhe dann bezeichnet wurde. Und das wurde so langsam dann eben selbst ein solcher Fokalort und man hat den anderen langsam aufgegeben. Und schließlich und endlich wird einer der nächsten Orte wiederum für so günstig befunden, dass man weiterzieht. Das heißt, es gibt keinen Wohnort, an dem man auf längere Zeit bleibt. Das ist gar nicht vorgesehen. Trotzdem ist es so, dass diese Bevölkerung immer noch an den alten Ort zurückkehrt, den sie schon verlassen hat. Das sieht man daran, dass es da diese Öfen gibt, die weiter existieren, obwohl die Wohnhäuser schon kaum noch da sind. Orte und ihre Umgebungen verschieben sich also ständig innerhalb eines regionalen Netzwerkes von Kleinstsiedlungen. Und wenn Sie so wollen, es gibt kein Zuhause, da sich dieses dauernd verändert. Individuen leben in einem heterogenen Netzwerk, sodass das Zustandekommen einer lokalen oder regionalen kollektiven Identität höchst unwahrscheinlich ist. In dieser Lebensweise schotteten sich die Leute nicht nach außen ab. Grenzziehung gab es dann nicht, sondern man konnte sich relativ frei bewegen. Ein Dorf, dessen 2 bis 5 Haushalte umziehen, dies jedoch gar nicht gleichzeitig tun, das kann man hier wirklich gut feststellen, scheint nicht gerade einen sehr engen Zusammenhalt gehabt zu haben. Es gab also im Sinne von Hobbes oder Rousseau keine, wenn Sie so wollen, Volonté générale, der sich ganze Gemeinschaften untergeordnet haben. Solche hochmobilen Handlungsweisen lassen sich mit einer Art der Herstellung materieller Dinge verbinden, die Claude Lévi-Strauss einmal als Bricolage bezeichnet hat und in der Improvisationshandeln im Mittelpunkt steht. Das heißt, ich komme jetzt zurück, also was für Subjekte hat diese Art von Lebensweise produziert und ist es möglich, anhand der Objekte der Archäologischen so etwas auch nachzuweisen, dass da nicht etwa stabile Verhältnisse im interpersonalen Bereich geherrscht haben? Wer beweglich durch die Landschaft schweift, statt an einem Ort festzukleben, geht auch mit den natürlichen Ressourcen eventuell fundamental anders um, als wir uns das vielleicht naiv vorstellen. Einige Eigenheiten der handwerklichen Produktion finden wir bei sehr genauem Betrachten solcher Gegenstände wie der Siegel und Keramik. Die kleinen Siegel sind in der Regel aus Stein. Sie sind mit abstrakten Mustern, jedenfalls ganz oft, verziert und nur in den seltenen Fällen wie Sabi Abiat findet man Tiere oder Personen. Die geometrischen Muster unserer Siegel hier aus Fistikelhöyük hat Same Thomas auf ihre Entstehung hin unter dem Mikroskop untersucht, wobei er feststellen konnte, in welcher Abfolge diese Einritzungen vorgenommen wurden. Also hier immer das, was gerade gemacht wurde in Blau und dann das, was schon da war in Rot. Und dabei sieht man ganz auffällig, dass selbst bei sehr ähnlichen Mustern diese Abfolge nicht wirklich routinemäßig abgelaufen ist. Das heißt, man hat das bei jedem Siegel anders gemacht und bei manchen wie diesem hier unten, ja, das ist so, wie das Muster am Schluss aussieht, man hat so angefangen, ein Muster herzustellen. Das erscheint einem sehr, also mir jedenfalls, merkwürdig, so würde ich das nicht machen, aber offensichtlich war das eben so. Gabriela Castro-Gessner konnte einen ganz ähnlichen Effekt für Keramikbemalungen identifizieren. Das, was wir als ein und dasselbe Muster kategorisieren, weil es schon fertig ist sozusagen, konnte auf sehr, sehr unterschiedliche Weise auf die Gefäße aufgemalt werden. Es gab in der Herstellung offensichtlich von Alltagsobjekten keine spezifischen Regeln. Wichtiger noch, es scheint keine eingeschliffenen Routinen gegeben zu haben. Die Schlussfolgerung ist, dass Sozialisationsprozesse, soweit sie durch eine Analyse der Keramik oder auch dieser Siegel rekonstruiert werden können, ausgesprochen open-ended gewesen sind. Diese Verhältnisse produzieren eine Objektwelt, die weit verbreitete oberflächliche Ähnlichkeiten über riesige Territorien aufweist, daher auch diese riesige grüne Karte da am Anfang. Doch diese Ähnlichkeiten bestehen aus sehr stark variablen, zugrunde liegenden Praktiken. Wie Castro Gessner sagt, was die Produktion angeht, everyone or anyone who wanted to do so konnte an handwerklichen Aktivitäten teilnehmen. Man musste diese nicht beherrschen, wie wir so schön auf Deutsch sagen, sondern konnte überall herumtüfteln. Das führte zu einer diffusen Art des Handelns und unvorhersehbaren Ergebnissen. In modernen Begriffen, wenn Sie so wollen, zu einem Mangel an spezifischer Planung. Diese allgemeine Konfiguration spiegelt Virnos Behauptung, dass Singularitäten aus größeren Kollektiven hervorgehen. Er beschreibt das als die Beziehung zwischen dem allgemeinen Potenzial der Sprache und ihrer Verwirklichung in der Rede. Die gleiche Art von Beziehungen spiegelt sich in einer Fähigkeit, Objekte zu fertigen, ohne möglicherweise besonders geschickt zu sein, und in einer grundlegenden, spontaneistischen Disposition. Es ist offensichtlich, dass sich die materielle Kultur unter solchen Bedingungen nicht zu scharf abgegrenzten Gruppen und Klassen entwickelt. Und ich behaupte, wenn man die Welt der Halach-Objekte charakterisieren möchte, wird sie am besten durch den Begriff der Ambivalenz erfasst und nicht der Kategorien. Das zeigt sich letztlich, und dann komme ich auch zum Schluss, in einem als typisch angesehenen Bemalungsmotiv dieser Halaf-Keramik, den sogenannten Bukranion-Motiven, die mit Sicherheit Stierhörner dargestellt haben und für die es ganz, ganz unterschiedliche Varianten gibt. Also hier unten, die sehen aus wie Erdnüsse. Wenn Sie die um 90 Grad drehen, ja, dann kriegen Sie genau das Muster hin, was da oben drauf ist und so weiter und so fort. Also die haben offensichtlich mit diesem Muster mehr oder weniger gespielt. Max Marwan, ein früher Ausgräber, hat diese einmal in gut kunsthistorischer Manier von einem naturalistischen bis abstrakt hier verfahrenden Schema angeordnet und wollte da mehr oder weniger eine chronologische Abfolge insinuieren. Das ist allerdings nicht der Fall. Zwar treten naturalistische Bukranja früh in der Halafzeit auf, aber ebenso spät und an allen möglichen Orten. Also man kann da keine rechte Ordnung finden. Ambivalenz zeigt sich auch an anderen Ecken, ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, das könnte man ewig weiterführen, an Abbildungen von Mischwesen, etwa hier so etwas, so, ja, ein Vogel-Mensch-Gemisch, was auch immer das war. Und das heißt, wenn man mal will, ja, genauso wie wir immer Ordnung finden wollen, wenn man mal Unordnung finden will, stellen Sie sich einfach mal um, dann kann man sagen, traditionelle Unterscheidungen wie Ort und Umgebung, Haushalt und Dorf, Natur und Kultur, Mensch oder Tier, Repräsentation und Originalität, Alltägliches und Außergewöhnliches sind, wenn man das faktische Wissen über diese Halaf-Kultur mal sich vor Augen führt, schwer aufrechtzuerhalten. Und das heißt, man muss sich auch fragen, ob da solche Kategorisierungen, wie wir die immer konstruieren in der Archäologie, überhaupt existiert haben. Mich wundert es nicht, dass die Leute sich seit, ich weiß nicht wie viel, seitdem diese Kultur bekannt ist, versuchen, die 900 Jahre in irgendeiner Weise chronologisch aufzuteilen und regional aufzuteilen und bisher nicht zu einer sinnvollen Einteilung gekommen sind, die alle akzeptieren würden. Da gibt es keinen Konsens für. Aus dieser Perspektive sollte eine kollektive Identität, sei sie nun über den ganzen Raum oder für eine kleinere raumzeitliche Teilmenge der Halaf-Periode konstruiert sein, nicht einmal postuliert werden. Mesopotamische oder altmesopotamische Subjektivitäten des 6. Jahrtausends waren unterdeterminiert, zu unterdeterminiert, um ein größeres Ganzes zusammenzuhalten. Es handelt sich also um eine stark dezentrierte Sozialität, eben um eine Multitude, die nicht als Einheit beschrieben werden kann, geschweige denn als eine kohärente. In Hart und Negris Worten ist eine solche Lebensweise im Grunde kaum fassbar, vergänglich, ständig im Fluge, wie sie sagen. Menschen können sich schnell zusammenstößen, diesen Zusammenschluss wieder auflösen, auf vielen anderen Skalen und in vielen unterschiedlichen Kontexten. Und damit komme ich zum Titel des Vortrags nochmal zurück. Ich hatte gesagt, Archäologie ist eine Ausgrenzungswissenschaft. Das ist vielleicht klar geworden, dadurch, dass immer fokussiert wird auf, wenn Sie so wollen, Staatsanalogien, die wir in die Vorgeschichte, die Archäologie hinüber transportieren. Das heißt, wir konstruieren Grenzen dort, wo es eigentlich zu einem großen Teil meiner Ansicht nach keine gab. Daraus entsteht der Eindruck, in tiefster Vergangenheit schon sei die menschliche Natur eine des Zusammenschließens und damit gleichzeitig eine des Ausschließens gewesen, wo höchstwahrscheinlich sehr viel eher endlos gespannte Netzwerke von sich immer wieder verschiebenden kleinen Weilern existierten, deren Lebensweise eben eher als Spontaneität oder mit Spontaneität durchsetzt beschreibbar ist. Hinterlistig ist die Archäologie, weil sie vorgibt, streng empirisch vorzugehen und die vorhandenen Daten nur insoweit zu interpretieren, wie das unumstößlich feststellbar ist. Wäre dem so, würden sich Grenzen zwischen rekonstruierten Kulturen, zwischen Gegenstandsklassen, zwischen Kategorien von Handlungsweisen relativ schnell auflösen. Aber Ambivalenz zu interpretieren ist weitaus schwieriger, als versteinerte kleine Kulturbauklötze zu einem imaginären Turm zusammenzufügen, von dessen Spitze aus wir dann in die Vergangenheit hinunterblicken können. Danke.